Sie hören den Artikel Wilhelm Trute, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Heinrich Friedrich Trute, genannt Wilhelm Trute (* 5. März 1836 in Sankt Andreasberg; † 20. Oktober 1889 ebenda), war ein Harzer Bergmann und Züchter von Gesangskanarien, den Harzer Rollern. Wilhelm Trute kam 1836 in Sankt Andreasberg als einziges Kind von Georg Conrad Trute und Johanna Henriette Trute geb. Keitel zur Welt. Über Kindheit und Jugend von Trute ist wenig bekannt. Vermutlich besuchte er wie alle Andreasberger Kinder die Schule im Ort und arbeitete in seiner Jugend als Pochknabe in der Andreasberger Erzwäsche, um einen Zuverdienst in den Haushalt einzubringen. Er ergriff den Beruf seines Vaters und wurde Bergmann. Als solcher arbeitete er zunächst in Clausthal, später in der königlichen Silbergrube Samson in Sankt Andreasberg. Mit seiner Ehefrau Minna Henriette Trute, geb. Gödicke, hatte er einen einzigen Sohn, Karl Trute. Trute übte seinen Beruf und seine Leidenschaft, die Kanarienvogelzucht, aus, bis ihn sein Rheuma und ab 1889 ein dazukommendes Magenleiden, welches sich als Magenkrebs herausstellte, an das Bett fesselten. Nach langem Leiden verstarb er am 20. Oktober 1889 um 12:45 Uhr. Kanarienvogelzucht. Wilhelm Trutes Vorfahren kamen bereits im 15. Jahrhundert aus dem Erzgebirge in den Harz, was Trutes Familie zu einer der ältesten in Sankt Andreasberg macht. Seit wann seine Vorfahren bereits die Kanarienvogelzucht betrieben, ist nicht bekannt. Wie auch andere Andreasberger zu dieser Zeit züchtete sein Vater bereits Kanarienvögel der Landrasse, die sogenannten Japper. Um 1865 erhielt Wilhelm von dem Silberhüttenaufseher Wilhelm Weiland, der mit Trute verwandt war, zwei hochwertige Sänger. Es ist anzunehmen, dass aus dieser Kreuzung die ersten Harzer Roller hervorgingen. Diese Roller vom Trutschen Stamm waren, anders als die heute bekannten gelben Vögel, grau bis graugrün gefiedert und zeichneten sich bereits durch ihren besonders guten Hohl- und Klingrollengesang aus. Sie brachten seinen Züchter und dessen Heimatstadt weltweite Bekanntheit. Im Gegensatz zu anderen Züchtern hat Trute nur Vögel aus diesem einen Stamm für die Zucht verwendet. Auch hat er die Tiere nur ungern per Versandhandel verkauft. Händler und Endabnehmer mussten diese in Andreasberg beim Züchter selbst abholen. Trute züchtete die beliebten Vögel in seinem Wohnhaus in der Schützenstraße Nummer 90, heute Nummer 40, bis ihn 1889 seine Krankheit ans Bett fesselte und ihm die Zucht unmöglich machte. Auszeichnungen. Zu Ehren von Trutes Erfolgen in der Kanarienvogelzucht wurde ihm in einer Gedenkfeier am 2. Mai 1999 in seinem Heimatort ein übergroßer, stilisierter Harzbauer gewidmet. Um die besondere Beziehung zwischen Bergbau und Kanarienvogelzucht zu symbolisieren, wurde ein Entsilberungskessel anstelle des Vogelnapfes in dem Käfig angebracht. 2001 wurde das Denkmal um eine Dennert-Tanne ergänzt, die an die Erfolge des Züchters erinnert. Eine weitere Dennert-Tanne mit Informationen über den Züchter befindet sich an dessen ehemaligem Wohnhaus. Der Förderverein Friedhof Sankt Andreasberg e.V. hat zum Gedenken an den Züchter, dessen Grab in Zusammenarbeit mit dem Bergwerksmuseum Grube Samson an dessen ursprünglichen Standort auf dem Andreasberger Friedhof wiedererrichtet. Um Trutes Leistungen in der Kanarienvogelzucht zu unterstreichen, wurde auf dem Grabstein ein silberner Kanarienvogel angebracht. Das Grab wird seit der Wiederherstellung durch den Förderverein gepflegt. Der Artikel Wilhelm Trute wurde von Thorsten Alge mit dem Benutzernamen Ogmios am 19. Dezember 2014 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/wilhelm-trute. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.